Wer wagt es noch zu wagen in diesem unserem Land? Wer trägt in kommenden Tagen die Fackel in der Hand? Wir jungen Bernes wagen auf schwer dunklen Fahrt. Unsere Enkel werden dann sagen, mein Vater hat's gewagt. Dann vor ins Neue, wer bricht der Feinde Haut? Wer kämpft ohne Aufwehr an jedem dunklen Tag? Wir jungen Bernes wagen auf schweren dunklen Pfad. Unsere Enkel werden dann sagen, mein Vater hat's gewagt. Lässt die Trommel blingen mit dem mächtgelauten Ton. Wer wird nach vorne dringen? Kamerad, es wird sich lohnen. Wer wird nach vorne dringen? Kamerad, es wird sich lohnen. Wir Jungen werden es wagen auf schweren dunklen Pfad. Unsere Enkel werden dann sagen, mein Vater hat's gewagt. Die Jungen werden es wagen auf schweren dunklen Pfad. Unsere Enkel werden dann sagen, mein Vater hat's gewagt.